Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Über dieses Stück ist fast alles gesagt worden. Wir rufen nur noch mal kurz in Erinnerung, dass diese Geschichte ehrenwerter Gauner am 31. August 1928 im kleinen Berliner Theater am Schiffbauer Damm herauskam und sich wieder erwarten als einer der größten Bühnenerfolge aller Zeiten erwies. Dieses Wunder ist in erster Linie den unverwechselbaren Melodien des Komponisten zu danken, die haargenau in die ironische Affirmation einer doppelten Moral eingepasst sind. Zudem wird mit klassizistischem Imponiergehabe die Oper verhöhnt, deren dramaturgische Traditionen das Stück erfolgreich geplündert hat. Die doppelte Moral der Geschichte spiegelt sich auch in der Form. All dies ließe sich noch ausführlicher sagen über das Vorbild, die Beggar's Opera von Gay und Pepusch, die 200 Jahre zuvor in London Furore machte, könnte ebenfalls lang und breit referiert werden. Aber das ist ja alles schon gesagt worden. Und wenn nicht, am heutigen Silvesterabend wird das Brecht-Weil-Grundwissen womöglich gar nicht gebraucht. Auch eine Inhaltsangabe wird heute nicht gebraucht, denn die musikalischen Nummern werden durch einen Erzähltext verbunden, der auf eine Konzertfassung von Brecht zurückgeht. Bleibt noch nachzutragen die Besetzung dieser Plattenaufnahme, die 1999 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks entstand. McKeith, genannt Mackie Messer, Max Rabe. Jonathan Jeremiah Peacham, Besitzer der Firma Bettlers Freund, H.K. Gruber. Celia Peacham, seine Frau, Nina Hagen. Polly Peacham, seine Tochter, Sona MacDonald. Brown, oberster Polizeichef von London, Hannes Hellmann. Lucy, seine Tochter, Winnie Böwe. Jenny, eine Hure, Timna Brauer. Ein Ausrufer, Jürgen Holz. Das Ensemble Modern, Leitung H.K. Gruber. Das Stück spielt in London im Jahr 1728 oder 1928 oder gestern oder vorgestern, vielleicht aber auch heute. In einem Rutsch ohne Pause dauert diese Drei-Groschen-Oper nicht ganz 80 Minuten. Sie werden eine Oper für Bettler hören. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Jahrmarkt in Soho. Die Bettler betteln, die Diebe stehlen, die Huren huren. Zuerst

brauchen Sie Spaß, gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mode immer so. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herzschlagetext? Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Anstatt dass Sie was täten, was den Sinn hat und den Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was ist der Mond immer so hoch? Wo bleibt dann dein verdammter Fürst und mein Herzschlagentext? Wo ist dann das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny? Wenn die Liebe aus ist und allein du verreckst. Am nächsten Tag, 5 Uhr nachmittags, tief im Herzen von Soho, feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Wir befinden uns in einem Pferdestall, der mit den vornehmsten Möbeln und Dekorationsstücken ausgestattet ist, die von der Bande des Mackie Messer gestohlen wurden. Hören Sie das Hochzeitslied. Bill Logan und Mary Sayer wurden letzten Mittwoch Mann und Frau. Hoch wollen sie leben, hoch, hoch, hoch. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt. Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Hoch. Bill Logan und Mary Sayer wurden letzten Mittwoch Mann und Frau. Hoch sollen sie leben, hoch, hoch, hoch. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Hoch! Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr Lüstlingsleben sein? Nein! Hoch sollen Sie leben! Hoch! Hoch! Hoch. Billy Logan sagte neulich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein! Hoch! Hoch. Sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Oh. Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr lustiges Leben sein! Nein! Hoch! Oh. Aber Mac ist mit der Arbeit seiner Leute nicht zufrieden. Lehrlingsarbeit ist das, nicht die Arbeit reifer Männer. Um die gedrückte Stimmung etwas zu heben, bietet Polly sich an, ein Lied zu singen. Lied eines kleinen Abwaschmädchens in einer Vierpfennigkneipe, genannt Jenny, die Seeräuberbraut. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen. waschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Keiner mehr drin wohnen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich sehen treten, aus der Tür gehen morgen. Und man fragt, die hat darin gewohnt? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen und man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören. Alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. In diesem Augenblick erscheint Londons oberster Polizeichef Brown. Die Banditen nennen ihn Tiger Brown. Er ist ein guter Freund Mackie Messers, von dessen Schandtaten er nichts sieht noch hört. Tiger Brown kommt, um Mackie Messer zu seiner Hochzeit zu beglückwünschen. In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKeith und der Polizeipräsident Brown den Kanonensong. War da runter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt kein, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kap bis Grauschnee. Wenn es mal regnet, begegnete ihnen neue Rasse, ne braun oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, Funke ist kaum spielbar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tatar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis raus der Haar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, braun oder blass, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Tiger Brown verabschiedet sich schnell. Er hat für die Krönungsfeierlichkeiten zu tun, die am nächsten Tage stattfinden. Nachdem auch die Banditen gegangen sind, beginnt die Hochzeitsnacht. Hören Sie Pollys und Max. Liebeslied. Siehst du den Mond über so? Ich sehe ihn, lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter? Ich fühle es, Geliebter. Wo du thank you. Peachems Bettlergarderoben. Für Peachem, der die Härte der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Ruin. Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McKeith an. Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktags rein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Dame hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter kann Ja, da muss man und Frau Peachem raten ihrer Tochter ab, aus Liebe zu heiraten. Sie tun dies mit dem Hinweis auf die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse. Erstes Drei-Groschen-Finale. Was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem Christenleben einem Mann mich hinzugeben. Ist das ein zu hohes Ziel? Ist das ein zu hohes Ziel? Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nicht vernommen, dass etwas recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal recht bekommen? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wieger wär ich zu dir gut, eines möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut. Weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sind nicht da so. Da haben wir eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? Doch die Verhältnisse gestatten sie's. Nein, sie gestatten's eben nicht. Dein Bruder, der doch an dir hangt, wenn halt für zwei das Fleisch nicht langt, tritt er dir eben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollt es nicht? Und deine Frau, die an dir hangt, wenn deine Liebe ihr nicht langt, tritt sie dir eben ins Gesicht. Ja, dankbar sein, wer wollt es nicht? Und doch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir sein altes Brot nicht langt, tritt es dir eben ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt es nicht? Ja, das ist eben schade, das ist das Riesenfall. Leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären tot, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären tot, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Da hab ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das riesig Fahre. Und darum ist das nichts damit. Und darum ist das alles Quitt. Jonathan Peachem ist auf einen guten Gedanken gekommen. Er will Mackie beim Sheriff anzeigen. Seinen Unterschlupf vermutet Frau Peachem bei den Huren in Turnbridge. Sie will die Mädchen bestechen, damit sie den Banditen ausliefern. Polly aber verteidigt Mac und weist darauf hin, dass der Polizeichef sein bester Freund ist. Polly unterrichtet Mackie von der Gefahr und rät ihm zur Flucht. Sie selbst wird während seiner Abwesenheit das Geschäft als Captain der Räuberbande weiterführen. Sie verabschieden sich. Thank you.

Die Krönungsglocken waren noch nicht verklungen. Statt wie beabsichtigt auf das Moor von Highgate zu fliehen, sitzt Mackie Messer bei den Huren von Turnbridge. Es ist Donnerstagabend. Mackie und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr in dem Bordell. Weil er das Kind nicht schon im Leibe drücken wollte. Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte. Und dann war auch bald aus das halbe Jahr in dem Bordell, wo unser Haus Während Mac sang, hatte Jenny am Fenster gestanden und dem Schutzmann ein Zeichen gegeben. Die größten Helden der Weltgeschichte, wie Frau Peachum sagt, sind über diese kleine Schwelle gestolpert. Mac wird abgeführt. So geriet der berühmte Mackie Messer durch den Verrat der Huren in die Hände der Polizei und wurde in einem Käfig im Gefängnis Old Bailey eingesperrt. Tiger Brown ist sehr bedrückt, dass er seinem Freunde diese Unannehmlichkeit nicht ersparen konnte. Hören Sie jetzt, wie Herr McKeith über die Annehmlichkeiten des Lebens denkt. Ihr Herrn urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier, die auch zu Markt zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich sie nun noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sag ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm auch bittere Mühe. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Erste Wolken am Himmel des jungen Glücks. Vor Macs Gefängnis treffen sich Lucy und Polly. Lucy ist die Tochter des Polizeichefs Brown und ebenfalls heimlich mit Mackie verheiratet. Komm heraus, du Schönheit von Soho. Zeig doch mir mal deine hübschen Beine. Meinst du mich? Ich möchte auch mal was Schönes sehen. Denn so schön wie du gibt es doch keine. Du Dreckhaufen! Selber Dreckhaufen! Du sollst ja auf meinem Mac solch einen Eindruck machen. Soll ich das? Soll ich das? Na, da muss ich aber wirklich lachen. Musst du das? Musst du das? Ha, das wäre ja gelacht. So, das wäre also gelacht. Und wenn sich Mac aus dir was macht. Und wenn sich Mac aus mir was macht. Ah, oh, bin so ein Mann, fasst dich sowieso keiner. Na, das finden wir schon sehen, ja, das finden wir schon sehen. Das finden wir schon sehen, ja, das finden wir schon sehen. Ah, ah, ah, ah. Findet ein schnelles Ende. Frau Peachum erscheint, gibt Polly eine Ohrfeige und schleppt die Tochter ab. Lucy behauptet das Feld. Mackie Messer gelingt es, aus dem Gefängnis zu fliehen. Er begibt sich sofort wieder zu den Huren. Als Peachum ihn besuchen will, findet er statt Mackie den Polizeichef Brown. Zweites Drei-Groschen-Finale. Mac singt mit Frau Peachum die Parabel: Wovon lebt der Mensch? Ihr Herrn, dir uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Miss zur Tat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für alle Mal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auf armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon

Peachum hat den Polizeichef in der Hand. Er erpresst ihn und erzwingt seine Freilassung. Außerdem setzt er Brown wieder auf die Spur Mackie Messers, den die Hure Jenny ein zweites Mal verraten hat. Mac wird abermals gefesselt im Kerker eingeliefert und versucht durch Bestechung wiederum zu entkommen. Ruf aus der Gruft. Nun hört die Stimme, die um Mitleid ruft. Mackies liegt hier nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buche, nein, in einer Gruft. Hierher verschlug ihn des Geschickes Zorn. Gott gibt, dass ihr sein letztes Wort noch hört. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein. Solange er aber lebt, steht ihn noch bei. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man Pleite nennt, die ihr als oberste Autorität in eure schmierigen Gelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und den Haufen und müsstet mit ihr über ihn was sprechen. Wie Schweine eines hinterm anderen laufen, auch seine Zähne sind schon lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Freitag, 5 Uhr. Die Westminster-Glocken läuten. Alle Bekannten Mackie Messers sind im Gefängnis erschienen, um von ihm Abschied zu nehmen, wenn er zum Galgen geführt wird. Vorher leistet Mackie noch jedermann Abbitte. Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten. Und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten. Und flucht auch nicht, und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf uns erbost wie das Gericht. Gesetzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen, lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen, lasst euch uns zur Lehre sein und bittet Gott, er möge mir verzeihen. Der Regen wäscht uns ab und wäscht uns rein und wäscht das Fleisch, das wir zu gut genährt, und die zu viel gesehen und mehr begehrt. Die Raben hacken eure Augen ein, und niemals sind wir festgehängt und biegen, bald hin, bald her, ganz wie aus Übermut. Zerpickt von einer gierigen Vögelbrut, wie Pferdeäpfel, die am Wege liegen. Ach, Brüder, lasst euch uns zur Warnung sein und bittet Gott, er möge uns verzeihen. Die Mädchen, die Brüste zeigen, um leichter Männer zu erwischen, die Strolche, die nach ihren Augen, um ihren Sünderlohn zu fischen, die Lumpen, Horen, Horentreiber, die Tage, nicht so die Polizistenhunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde ließen meinem Munde, auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch heute will ich nicht so sein, um weitere Ende schwarzen Hämmer ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen. McKeith wird vom Konstabler Smith zum Galgen abgeführt. Im Gegensatz zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Drei-Groschen-Oper aber ein glückliches Ende. Drittes Drei-Groschen-Finale. Ein reitender Bote des Königs rettet McKeith vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in den folgenden Strophen zum Ausdruck. Osch, Osch, Osch. Osch, Osch, Osch, der kommt, Osch, der kommt, Osch, der kommt, Osch, der kommt, das König ist reitet der Bote, Osch, der kommt, das König ist reitet der Bote, das König ist reitet der Bote, kommt, Bote kommt, Bote kommt, Osch, der kommt, Osch, der kommt, das König ist reitet der Bote, kommt, Bote kommt, Bote kommt, ihrer Krönung befiehlt die Königin. Dass der Captain McKeith sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wird er hiermit in den erblichen Adelsstand erhoben und ihm das Schloss Marmarell und eine Rente von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaaren lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Gerettet! Gerettet! Ja, ich muss es, ja! Ist die Rettung am nächsten, wenn die Not am größten ist die Rettung am nächsten. Gerettet, gerettet, mein lieber Weg ist gerettet, ich bin sehr glücklich. So, wendet alles sich am Ende zum Glück. Wie leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des Königs immer kämen. Darum bleibt alle stehen, wo ihr steht, und singt den Choral der Ärmsten, der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten, und die Getreten werden treten wieder. Darum sollte man das Unrecht nicht so sehr verfolgen. Verfolgt das Unrecht nicht so sehr, denn er friert es schon von selbst, denn es ist kalt, wenn es das Unrecht und die große Kälte in diesem Lande, das von Lande Kampf um das Eigentum. Lucy, die Tochter des Polizeipräsidenten, sitzt in ihrem Zimmer und erwartet den Besuch ihrer Nebenbuhlerin Polly. Sie brütet finstere Mordpläne. Sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihrem Mackie lustig sein kann. Sie stirbt durch meinen Gin! Sie stirbt durch meinen Gin! Sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt! Ja, hier, hier! Will ich sie sich winden sehen? Ich rette den Rahmen abschöpfen. Wenn ich dieses Mensch vergifte, dann Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill am Silvesterabend in SWR 2. Die Ausführenden dieser Plattenaufnahme waren McKeith, Max Rabe, Pietschem, H.K. Gruber, Celia Pietschem, Nina Hagen, Polly Pietschem, Sona MacDonald, Brown, Hannes Hellmann, Lucy, Winnie Böwe, Jenny, Timna Brauer, ein Ausrufer, Jürgen Holz. Das Ensemble Modern, Leitung H.K. Gruber.